Etwas anderes wird nur selten erwähnt. Zwischen dem 15. und dem 17. Jahrhundert konnten die königlichen Monopole und administrativen Unzulänglichkeiten der iberischen Mächte die Veränderungen, die den tropischen Landschaften durch die Tätigkeit der Kolonialherren aufgezwungen wurden, sogar bis zu einem gewissen Grade abschwächen. In Brasilien, der Karibik und Mexiko reservierten Könige und Königinnen bestimmte Wälder und Baumarten im staatlichen Interesse für den Bau von Schiffen oder Befestigungsanlagen. Der portugiesische König hatte im 16. Jahrhundert die Kontrolle über den Walfang vor der brasilianischen Küste. Auch über die Sklavenarbeit der indigenen Bevölkerung in den neuen spanischen Plantagen bestimmten anfangs Encomiendas, die ausgewählten Adligen vom König verliehen wurden. Und auf den Philippinen, wo die Kirche sehr aktiv an der Besiedelung der Inseln mitwirkte, tat die spanische Monarchie alles in ihrer Macht Stehende, um den Galeonenhandel zu kontrollieren, durch den Silber und Gold aus Amerika an die Küsten der Philippinen und Chinas kam, während Seide und Porzellan in umgekehrter Richtung transportiert wurden. Wie in diesem Kapitel bereits erwähnt wurde, hatten die iberischen Kolonialreiche eine Art eigenes Monopol. Und das aus einem bestimmten Grund. Gerade die Expansion des spanischen und portugiesischen Kolonialreiches zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert hatte, mit einigen begrenzten Ausnahmen, den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit den Tropen ursprünglich in Gang gesetzt und seine Kontrolle ermöglicht. Solche Systeme wären für die angeblich freien marktwirtschaftlichen Konsumenten des 21. Jahrhunderts nicht zu erkennen gewesen. Wie wir aber im nächsten Kapitel erfahren werden, rückten vom 17. Jahrhundert an auch andere gierige europäische Staaten, Institutionen und Privatpersonen, die auf ihrem eigenen Kontinent nach Status und Macht strebten und zusehen mussten, wie die Reichtümer an den Küsten der iberischen Halbinsel landeten, zunehmend aggressiv in die Tropen vor. Das Königreich der Niederlande bemühte sich vom 16. bis zum 18. Jahrhundert darum, sowohl in der Karibik und Südamerika als auch in Süd- und Südostasien Fuß zu fassen. Das britische Empire wurde zwischen dem 16. und dem frühen 18. Jahrhundert zum größten Kolonialreich der Geschichte. Zu ihm gehörten Territorien auf allen tropischen Kontinenten und es umfasste ein Gebiet, von dem man sagte, dass die Sonne dort nie unterging. Im 19. Jahrhundert hatten auch die Franzosen in der Karibik, Afrika, Indien und Südostasien ein Kolonialreich errichtet und Belgien hatte Kolonien in Afrika. Diese Konkurrenten durchbrachen die frühere iberische Vorherrschaft und der Nutzen verteilte sich auf eine zunehmend wohlhabende europäische Gesellschaft. Die neuen Handelsmöglichkeiten wurden allerdings nicht von den Kolonialreichen als homogenen handelnden Einheiten weiter ausgebaut, sondern von vielen Einzelpersonen, darunter reisende Kaufleute, Glücksritter und Lebensmittelproduzenten aller Kulturkreise. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert wurde der Rahmen für das System der von Konkurrenz getriebenen globalen Ströme von Kapital und Arbeitskräften geschaffen, die wir heute kennen. Die Europäer vergrößerten die vorhandenen Ungleichheiten und Handelssysteme in den globalen Bereich. Als sich der profitgetriebene Umgang mit tropischen Regionen und ihren Menschen verfestigte, kam es zu einer bedrückenden Kommerzialisierung und rassistischen Unterfütterung der Sklavenarbeit in Form des transatlantischen Sklavenhandels. Durch die Intensivierung der Plantagenwirtschaft wurden Wälder in nie gekanntem Umfang abgeholzt, weil man gewinnbringende Nutzpflanzen so billig und in so großer Menge wie möglich erzeugen wollte, was die Nachfrage der Verbraucher in Europa und Nordamerika prägte und zugleich von ihr getrieben wurde. Das Ergebnis war ein Wohlstandsgefälle zwischen Europa bzw. Nordamerika auf der einen Seite und den Tropen auf der anderen. Es hatte zur Folge, dass tropische Nationen unter eingeschränkter wirtschaftlicher Entwicklung, mangelnder Infrastruktur und Naturschutzproblemen litten. Die so entstandene Rassendiskriminierung und Gewalt belastet die Gesellschaften auch noch im 21. Jahrhundert. Ob es uns gefällt oder nicht. In einer solchen Situation sind wir alle dafür verantwortlich, was im 21. Jahrhundert in den tropischen Wäldern geschieht.